Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie, euch, zur Podiumsdiskussion Jugendarbeitslosigkeit hier auf der Euvicon. Bevor wir jetzt mit der Diskussion loslegen, eine kurze Einleitung von mir. In Europa waren im Mai mehr als 5,6 Millionen junge Menschen unter 25 Jahren ohne Job. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von knapp 25,3% im Schnitt. In Portugal liegt die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen bei 42,1%. In Spanien bei 56,5% und in Griechenland bei 59,2%. Europa droht eine Generation zu verlieren. Für uns Piraten sind das 5,6 Millionen wichtige Gründe, um die Politik zum Einlenken zu bewegen. Gerade in den südlichen Ländern wurde das Thema Jugendarbeitslosigkeit jahrelang nicht entschieden genug angegangen. Jetzt, wo das Haus lichterloh brennt, bewegt sich auch die europäische Politik. Allerdings ist die europäische Politik gefangen in veralteten Vorstellungen, dadurch unfähig, neue innovative Wege zu beschreiten. Da wollen wir Piraten das Thema nun grundsätzlich behandeln. Den ersten Schritt haben wir bereits in Soest getan und eine entsprechende Erklärung abgegeben. Wir fordern einen Gesellschaftsvertrag für das 21. Jahrhundert. Dieser Gesellschaftsvertrag muss sowohl einen fairen Generationenvertrag als auch eine gerechte Vermögens- und Einkommensverteilung in unserer Gesellschaft umfassen. Mit der heutigen Podiumsdiskussion verfolgen wir das Ziel, Lösungsansätze für die hohe Jugendarbeitslosigkeit zu entwickeln. Da wollen wir heute Gründe für die hohe Jugendarbeitslosigkeit finden, uns bereits erarbeitete Lösungsansätze anschauen. Primär wird es dabei um das Thema Infrastruktur, Bildung, Wirtschaft gehen. Alle drei Themen sind nicht nur miteinander verknüpft, sondern auch direkt verantwortlich für die hohe Arbeitslosigkeit in Europa. Danke, Thomas. Und dazu begrüßen wir Professor Dr. Sascha Liebermann. Professor Dr. Liebermann hat Philosophie, Soziologie und Psychoanalyse an der Goethe-Universität in Frankfurt studiert. Seit April 2013 hat er eine Professur für Soziologie an der Alanus-Hochschule inne und leitet die Forschungsstelle Bildung und gesellschaftlicher Wandel des Fachbereichs Bildungswissenschaft. Herr Liebermann ist Mitbegründer der Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung. Hallo Herr Liebermann. Dazu Herr Didier. Raoul Didier hat an der Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik studiert, war bis November 2011 Referent für Finanz- und Steuerpolitik der Fraktion Die Linke und ist seit 2011 Referatsleiter Steuerpolitik beim DGB-Bundesvorstand. Herr Didier hat auch vorhin einen sehr interessanten Vortrag über den Marshallplan des DGBs gehalten, hier auf der Euvicon. Hallo Herr Didier. Und zu guter Letzt hatten wir Cornelia Otto. Cornelia Otto arbeitete selbstständig im IT- und Medienbereich, bevor sie vor wenigen Jahren ein Studium der Politikwissenschaft, Soziologie und Volkswirtschaftslehre begonnen hat. Cornelia wohnt in Berlin und die Berliner Piraten sind auf der glorreichen Idee, sind an der Spitze der Landesliste zur Bundestagswahl aufzustellen und darauf freuen wir uns sehr. Ich bin Gilles Bordelais, Koordinator der AG Europa der Piratenpartei und mit mir moderiert Thomas Küppers. Ja, Thomas Küppers, sozialpolitischer Beauftragter der Piratenpartei Deutschland. So. Gut. Wie auf Piratenveranstaltungen üblich, haben wir im Vorfeld die Möglichkeit geboten, dass die Leute schon mal Fragen sammeln. Daraus ist ein Teil in dieser Art Open Source, wie so ein Projekt, Open Source Projekt, der Fragenkatalog hier entstanden. Und während der Veranstaltung für die Leute im Stream besteht die Möglichkeit, im sozialpiraten.piratenpad.de/136, wird gleich auch eingeblendet, Fragen während der laufenden Diskussion zu stellen. Wir schauen da das häufiger rein und lassen dann Fragen zu. Jo, dann würde ich mal sagen, fangen wir jetzt an. Und ich hatte ja eingänglich die Zahlen zur Arbeitslosigkeit in Europa vorgestellt. 5,6 Millionen junge Menschen unter 25 ohne Job. Ja, das entspricht einer Arbeitslosenquote 23,5%. Hier jetzt einfach an die Diskutanten so als Eingang die Frage, bitte bewerten Sie diese Zahlen und teilen Sie uns Ihre Meinung zur aktuellen Situation mit. Ich würde gerne hier mit dem Herrn Didier anfangen. Ja, die Zahlen sind schlichtweg eine Katastrophe und stellen ja, weil sich das ja auch auf Zahlen des von Eurostat bezieht, ja eigentlich auch nicht die komplette Wahrheit dar, weil wir ja wissen, dass die Arbeitslosigkeiten, wie sie nach Eurostat gemessen werden, ja auch schon bei der geringfügigsten Beschäftigung ja auch schon Menschen aus der Arbeitslosenstatistik rauswerfen. Wir haben alleine in Deutschland weit über 250.000 Jugendliche, die in Warteschleifen verharren, die nach offizieller Zählung auch nicht als Arbeitslose gezählt werden, als jugendliche Arbeitslose. Also insofern denke ich, muss man die Situation mindestens so drastisch sehen, wie sie der Herr Küppers eben dargestellt hat. Und da ist natürlich ein dringender Handlungsbedarf erforderlich. Ich weiß jetzt nicht an dieser Stelle, wie weit ich da jetzt schon mal ausholen soll, was da notwendig ist, was da erforderlich ist. Ich würde mal sagen, so als einen Einstieg ist, es gibt ja, oder die Europäische Union hat sich ja nun auch selber schon mal und auch die Bundesregierung genötigt gesehen, hier an der einen oder anderen Stelle mal drauf zu reagieren. Es gibt diese Jugend es gibt die Jugendgarantie, die man sich da ausgedacht hat, wo jedem Jugendlichen binnen relativ kurzer Frist irgendeine Ausbildung, was auch immer, verschafft werden soll. Allerdings ist das sehr abstrakt und allgemein gehalten. Also Praktika können da auch drunter gezählt werden. Also ich denke, hier sind wir gefordert, auch zusammen mit den Jugendorganisationen, die sich da engagieren, wirklich diese Forderung konkreter zu machen und wasserdicht zu machen und nicht über irgendwelche dubiosen Praktika dieses Programm sozusagen oder diesem Programm seine Rechtfertigung zu verschaffen, sondern da muss man dann halt wirklich sagen, also das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber nun müssen hier auch wirklich konkrete und ernstzunehmende Ausbildungsmaßnahmen dann auch geschaffen und garantiert werden. Und nicht nur allgemeine, vage Formulierungen, die dann hinterher, sage ich mal, auf einer relativ niedrigen Anforderungsschwelle für die Regierungen dann doch nicht wirklich eine ernstzunehmende Pflicht dann halt darstellen. Soweit vielleicht mal für den ersten Einstieg, wenn wir das mal so auf dieser globalen europäischen Ebene angesprochen haben. Soll ich mich gleich dazu äußern? Ja, ich meine, so Statistiken sind natürlich immer beeindruckend, weil ja schön mit Graphen und Kuchenteilen hantiert wird. Und es geht natürlich um gewaltige Dimensionen. 5 Millionen junge Erwerbslose heißt ja erstmal 5 Millionen Menschen, die auf der Suche sind und nicht dorthin können, wo sie hin sollen. Das ist natürlich erstmal dramatisch, aber man muss sich natürlich zugleich vor Augen führen, dass diese Zahlen ja unterschiedlich betrachtet werden. Herr Brenke vom DIW hat ja schon im letzten Jahr eine Betrachtung vorgelegt, die das sehr differenziert, weil bei den Zahlen, die Sie jetzt benutzt haben, beispielsweise diejenigen mitgezählt werden, die eigentlich studieren oder in einer Form sich weiterbilden. Ne? Und man fragt sich jetzt natürlich, ja, haben die sich jetzt dafür entschieden, zu studieren, sich weiterzubilden, dann ist natürlich deren Situation eine andere als die derjenigen, die gerne einen Ausbildungsplatz hätten und keinen finden. Ne? Also das ist natürlich immer das Problem mit Statistiken. Aber man muss sich natürlich grundsätzlich fragen, da ist ja eine Wertprämisse enthalten in der Diagnose. Ne? Die Wertprämisse ist natürlich die, Arbeitslosigkeit ist ein großes Problem, das müssen wir bekämpfen und die jungen Leute sollten in Erwerbstätigkeit kommen. Wir könnten die Frage natürlich auch anders stellen. Wenn diese jungen Leute denn eine Basis hätten, sich jenseits dieser Leitidee Erwerbstätigkeit zu orientieren, zu bilden oder sonst wie zu entwickeln, wäre dann das Problem denn dasselbe? Wenn sie sich also viel freier bewegen könnten. Man muss ja heute sehen, Arbeitslosigkeit ist gleich Einkommenslosigkeit. Oder man hat Ersatzleistungen, die immer mit dem Stigma versehen sind, dass sie natürlich aus dem Bezug herauskommen sollen. Also es gibt immer eine normative Einspurung, der sie folgen müssen. Wenn sie aber eine Basis hätten, auf der es die nicht gäbe, das ist ja die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen, dann sehen manche Probleme ganz anders aus. Dann wäre natürlich die Frage, würden sich denn die jungen Leute da nicht auch einfach ganz anders orientieren können, als sie das heute können? Sie können ja heute nicht dieser normativen Idee den Rücken kehren, ohne ihre Zukunft aufs Spiel zu setzen, weil damit ja in der Regel noch andere Ansprüche verbunden sind. Ne? Also Rente beispielsweise auf lange Sicht. Ne? Das erzeugt einen enorm normativen Druck. Und die Diagnose hängt also auf dieser Wertprämisse. Ne? Zieht man die weg, das ist ja eigentlich das Thema der Grundeinkommensdiskussion, stellen sich die Probleme anders dar. Und dann wäre natürlich auch die Lösung anders zu entwerfen. Und insofern eine kurze Einschätzung dazu. Ja, Sie haben da einen wichtigen Punkt angesprochen. Diese Inklusion der Menschen, die aktuell eben in erwerbssuchend sind oder arbeitssuchend sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen haben wir ja auch die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens auch als Innovationsmotor. Nämlich dahingehend, dass man auch wesentlich risikoärmer selber beispielsweise sich selbstständig machen kann oder ein Unternehmen gründen kann oder einfach sich fortbilden kann. Irgendwas einfach mal auszuprobieren ist momentan in der Situation nicht möglich. Das ganze Bildungssystem ist dahingehend ausgerichtet, dass man möglichst lückenlos von der Schule entweder direkt in die Ausbildung, in Beruf oder eben Hochschulausbildung und Beruf kommt. Die Realität sieht da aber tatsächlich anders aus. Die Jugendarbeitslosigkeit ist ja seit Jahren konstant steigend, auch wie Herr Küppers und Herr Didier hier schon sehr deutlich gezeigt haben, auch teilweise in einem absolut erschreckenden Ausmaß in den südlichen Ländern. Und hier muss man eben gucken, weil wir haben aktuell die Situation, dass ganz viele junge Menschen nach dem Abschluss ihrer Schule oder Hochschule jahrelang Kreise, sogenannte Warteschleifen in Praktika drehen oder in ganz, ganz schlecht bezahlten, befristeten Stellen, für die sie meistens absolut überqualifiziert sind. Und das ist natürlich auch eine Sache, die Menschen sehr stark belastet, psychisch belastet. Man hat eben auf der einen Seite das Gefühl, keinen Anschluss zu finden. Es herrscht eine gewisse Form der Exklusion oder im schlimmsten Fall, wenn man gar keine Arbeit, kein Praktika oder nicht mal einen befristeten Job findet, eben die Stigmatisierung und auch den Verlust des Selbstvertrauens im schlimmsten Fall. Und da muss man natürlich gucken, wie fangen wir das auf. Wir haben immer mehr Bereiche, in denen Dinge automatisiert werden. Wir haben die Robotik auf der einen Seite, wir haben die IT-Technologie auf der anderen Seite. Es gibt seit neuestem jetzt sogar Schreibalgorithmen, die Pressemitteilungen verfassen und sogar verschiedene Schreibstile drauf haben, also zwischen Boulevard und seriös kann man da wählen. Und das ist natürlich die Frage, wie weit geht das weiter und wie weit werden wir irgendwann aus diesen Systemen herausrationalisiert, insbesondere dann, wenn es nicht darum geht, Menschen Arbeit zu verschaffen, sondern wie wir im vorigen Panel auch schon gehört haben, eben mit dieser ganz klaren, deutigen Gewinnerzielungsabsicht. Und das sind ja auch alles Gründe, Ursachen, Mitverursacher, Verschärfer der Krise. Und da müssen wir einfach langfristig als Gesellschaft uns Modelle überlegen, die mit dieser neuen Form der Herausforderung, also etwas wie das Internet und diese Form der Automatisierung gab es ja zuvor noch nie. Und wir müssen einfach gucken, ob man da nicht vielleicht neue Lösungen auch für neue Probleme braucht. Danke. Ich würde gerne darauf zurückkommen. Und zwar, Professor Liebermann, Sie haben so diesen Slogan, diesen Spruch, Freiheit statt Vollbeschäftigung. Das klingt für mich nach einem richtigen Kampfaufruf, der voll und ganz, ich würde mal sagen, in unsere Richtung geht. Ich wüsste gern ein bisschen im Detail, wie es das bei Ihnen gemeint ist, vor allem das mit der Freiheit. Was verstehen Sie bei dem Spruch Freiheit? Also vielleicht lassen Sie mich kurz was zu dem Slogan sagen. Dazu muss man wissen, der ist entstanden vor dem Hintergrund der 2003er Jahre, also das heißt Agenda 2010, Harzgesetze und so weiter. Und wir haben uns damals die Frage gestellt, als Bürger, wenn man jetzt so einen Vorschlag wie das bedingungslose Grundeinkommen in die Öffentlichkeit bringen will, wie kann man denn das, was damit verbunden ist, aus unserer Sicht, auf den Punkt bringen? Und dann sind wir irgendwann auf diese Zuspitzung gestoßen, weil es war nämlich omnipräsent in der Diskussion, dass Vollbeschäftigung gewissermaßen das höchste Ziel ist, politisch. Und dem alles andere untergeordnet wurde, ja. Das findet ja dann Ausdruck in solchen Slogans wie sozial ist, was Arbeit schafft oder die schönsten Plätze sind für uns Arbeitsplätze und so weiter und so fort in x Variationen. Und wir wollten damals deutlich machen, dass für ein politisches Gemeinwesen einer Demokratie, die die Bürger zu ihrem Fundament hat, natürlich entscheidend sein muss, Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen. So, und die müssen in jede Richtung gehen. Die müssen erstmal natürlich die Bürger als Bürger stärken, deswegen die Freiheit, also Freiheit zur Selbstbestimmung, die aber zugleich deutlich machen, dass es immer eine Freiheit in Abhängigkeit ist. Es gibt keine Freiheit ohne das Gemeinwesen und es gibt keine Freiheit ohne die Loyalität der anderen Bürger. Ja, wir sind nicht diese atomisierten Pilze, die aus dem Boden wachsen. Diese Freiheit ist ja also ziemlich weltfremd und also hat überhaupt kein Realgehalt. Freiheit in Abhängigkeit, und das ist dann für aus der Perspektive des Einzelnen immer ein Austarieren von den Interessen, die er hat, und den Interessen des Gemeinwesens. Ja, das ist ein stetig von Neuem, eine Balance zu finden. Und das wollten wir eigentlich deutlich machen. Das richtete sich damals gar nicht dagegen, dass es auch Vollbeschäftigung geben könnte. Das ist eine ganz andere Frage, das ist ja ein Effekt, sondern dagegen, dass sie zum ersten Ziel erhoben wird. Es kann Vollbeschäftigung geben, ja. Muss aber nicht. Und wenn es sie nicht gibt, weil zum Beispiel Wertschöpfung mit weniger menschlicher Arbeitskraft erfolgt, wäre das auch kein Problem, sofern das Einkommen gesichert ist. Also das sollte das zum Ausdruck bringen. Also Freiheit im Sinne von Selbstbestimmung, natürlich auch die Ermöglichung von mehr Engagement in der Demokratie dadurch, die Gleichstellung verschiedener Tätigkeitsbereiche. Da wird ja bei Vollbeschäftigung immer nur über Erwerbstätigkeit gesprochen. Die hat den normativen Vorrang, die dominiert alles. Alles andere ist davon abgeleitet und degradiert. Ne? Also wenn Sie sich heute entscheiden, für Kinder zu Hause zu bleiben, ja, ich meine, dann sind Sie ein Depp. Ja, es ist so. Also danke, rentenversicherungstechnisch... Ich war gerade 2 Jahre zu Hause. Bitte? Danke, ich war gerade Jahre zu Hause. Ja, ja, das ändert daran ja nichts. Normativ sind Sie jemand, der die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt hat. Und Sie müssen mal die Debatte über das Betreuungsgeld nehmen oder auch das Elterngeld, die ist ja systematisch. Ja? Das Betreuungsjahr eigentlich und nicht eine Aufwertung. Und die Vorschlags gleich als Herdprämie, die sagt ja, weht. Ne? Also es soll gerade nicht entscheiden können, also Eltern, wie sie das machen mit ihren. Nein, die sollen die möglichst früh abgeben. Das ist eigentlich der Trend. Ne? Und Freiheitsbeschäftigung zieht eben dieser ganzen Debatte, das war die Absicht, den Boden unter den Füßen weg, weil sie sagt, ja, aber das soll der Einzelne entscheiden. Wenn er zum Beispiel die Eltern, die Kinder früh betreuen lassen wollen, ja gut, dann sollen sie das machen, aber sie sollen da nicht hingedrängt werden. Darum geht es im Wesentlichen eigentlich. Und das hat natürlich Auswirkungen auf alle gesellschaftlichen Bereiche, weil ja der Vorrang von Erwerbstätigkeit normativ das gesamte Gefüge strukturiert. Der ganze Leistungsbezug im Sicherungssystem ist davon abhängig. Das Ziel, aus dem Bezug herauszukommen, versteht sich nur vor diesem Hintergrund. Und das galt schon allerdings auch für die Sozialhilfe, die in den 60er Jahren eingeführt wurde. Das ist jetzt kein Agenda 2010 Phänomen. Also die Rückkehr zum alten Sozialstaat wäre insofern eine Verbesserung im alten System, aber nicht zogen auf jenseits dieser Engführung. Ist nicht mehr. Und die Frage, was dann die Leute machen, die könnte man ja auch mal selbst in Frage stellen. Wie kommen wir eigentlich darauf, zu glauben, dass die Leute nicht wüssten, was sie machen sollten? Also gibt es empirische Befunde dafür? Es gibt wenige Untersuchungen, die das mal nicht statistisch angehen. beispielsweise von Herrn Vobruber und Kollegen schon vor 10 Jahren über das sogenannte Armutsfallentheorem, ja, ist empirisch gar nicht haltbar, ist aber ein Standardtheorem. Das sogenannte Lohnabstandsgebot, wie wichtig das sei, lässt sich aber so nicht nachweisen. Also das heißt, wir haben ständig Prämissen in unseren Fragen und Vorbehalten, die man ernst nehmen muss natürlich. Die drücken ja eine bestimmte Werthaltung oder Überzeugung aus. Aber man sollte sie nicht so umstandslos stehen lassen. Also es ist ja eine interessant mit der Perspektive auf die Jugendarbeitslosigkeit. Was würden denn die jungen Leute machen, wenn sie diese Engführung nicht hätten? Es gibt auch eine Flucht in das Bildungswesen. An den Hochschulen können Sie das beobachten. Ein Ausweichen vor dieser Arbeitsmarktsituation. Der Drang in die Hochschule ist nicht aus Neugierde oder Leidenschaft überwiegend, sondern aus Sorge. Und Abgänger, das habe ich jetzt selbst erlebt in Prüfungen, fragen sich jetzt, was kommt jetzt? Jetzt haben Sie zwar einen Hochschulabschluss, ja und? Also erst nicht und nicht nur die Frage, was sagt der Arbeitsmarkt, sondern wollen Sie auch dahin? Ist das das, wo Sie eigentlich wirken wollen? Also man merkt, dass das ganze Gefüge der sozialen Sicherung ist immer gebaut um das Ziel Erwerbstätigkeit. Und das entspricht eigentlich Lebensverhältnissen nicht mehr, in denen die Vielfalt der Individuierung das Entscheidende ist. In denen zugleich dem Einzelnen viel mehr Autonomie abverlangt wird als früher. Und Individuierung heißt jetzt nicht Vereinzelung, sondern das heißt, sie müssen einfach viel mehr herausfinden, wie sie wirken wollen in ihrem Leben. Okay. Und das ist enorm anspruchsvoll und dazu braucht man aber am besten auch eine Rückendeckung. Und die würde ja ein Grundeinkommen beispielsweise bieten. Okay, vielen Dank. Ich sage auch bitte die ganzen Podiumteilnehmer aus sich zu melden, wenn sie reagieren wollen, damit sie auch von uns ein Mikrofon bekommen, weil wir haben ja nicht genug Mikrofone. Ja, ich möchte ja ganz kurz was zu anmerken, weil genau diese Argumentation, also wir hatten am Donnerstag, gab es eine ZDF-Sendung mit Kurt Beck, der ist regelrecht in die Luft gegangen und meinte, ja, mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen würde man die ganze Gesellschaft in die Luft sprengen und alle Generationen hinten an mit, wenn keiner mehr wird, dann wird ja keiner mehr arbeiten und das wird ja verheerende Folgen für die Wirtschaft haben. Und wenn man überlegt, also ich hätte am liebsten, wäre ich aufgestanden, hätte angerufen und hätte Herrn Kurt ein Handy ans Ohr halten lassen, wo ich gefragt hätte, Herr Beck, warum arbeiten Sie denn noch? Dann, wenn das so wäre. Und ich glaube, die Menschen haben einfach einen Drang dazu, kreativ zu sein und Dinge zu erschaffen. Und man muss hier ja auch Arbeit von Erwerbstätigkeit trennen. Und wir haben ja aktuell bereits über 20 Millionen Menschen, die ehrenamtlich tätig sind. Und das bedeutet halt auch, neben den Menschen, die eben beruflich tätig sind. Und auf der anderen Seite ist es so, wer würde denn von 850 Euro sich davon zur Ruhe setzen wollen? Also man hat ja sowohl das eine als auch das andere, aber man hat eben diese Angst nicht mehr. Man hat diesen Druck nicht mehr, man hat das Druckmittel nicht mehr und genau das ist das, was hinterher wegfallen würde, was dann uns wieder zu mehr Freiheit und Handlungskompetenz führt. Eben auch, um neue Innovationen zu schaffen, um einfach mal neue Ideen auszuprobieren. Also ich finde das in der Tat eine sehr große Notwendigkeit, auch in so einer grundsätzlichen Form darüber nachzudenken, wie wollen wir eigentlich arbeiten und was tut denn anstatt dessen, was die Masse der Beschäftigten in diesem Land erlebt, wie sie einem Verwertungszwang ihrer Arbeitskraft unterworfen sind, was könnte denn anstatt dessen stehen? Aber ich bin skeptisch, ob der Weg eines bedingungslosen Grundeinkommens die ganzen Disco oder eine Abkürzung darstellen kann durch die zwangsläufig notwendigen Diskussionen und Auseinandersetzungen durchzugehen, die erfolgreich sind. Es mutet mich so ein bisschen an wie so ein Heilsversprechen, das man sozusagen per Dekret verordnen kann. Und was ich für sehr lehrreich fand, Rainer Roth, der hier in Frankfurt lange an der Fachhochschule gelehrt hat und der, glaube ich, in jeder Beziehung außer Zweifel steht, dass er nicht an der Seite von arbeitslosen Menschen steht und Hartz-IV-Empfängern, die sozusagen hier völlig an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Der hat für meine Begriffe eigentlich das zu Recht auf den Punkt gebracht. Wollen wir das Menschenrecht auf Arbeit ersetzen durch ein Menschenrecht auf Geldeinkommen? Und ich glaube, was gerade in den westlichen Industrienationen über die Jahre, wenn ich jetzt bei den Menschenrechten bin, ganz stark aus dem Blick geraten ist, ist, weil wir hier immer eine sehr starke Fokussierung hatten, und das sollte man auch gar nicht nachlassen, aber dass wir immer auf die bürgerlichen Freiheitsrechte sehr stark in den Mittelpunkt gestellt haben, die waren immer ganz stark in der Wahrnehmung, und dass aber die Menschenrechtscharta auch eine ganz lange Latte von sozialen Menschen- und Grundrechten halt auch enthält, um die es ganz notwendig ist, die Auseinandersetzung zu führen. Und ich glaube, wir kommen um so eine Auseinandersetzung nicht herum, indem wir glauben, wir könnten ein bedingungsloses Grundeinkommen etablieren, wo ich sogar befürchte, dass es, weil wenn ich mir das vorstelle, dass ich ansonsten in den gesellschaftlichen Verhältnissen drumherum relativ wenig verändere, dann sehe ich die Gefahr, wie wir das auch vor 10 Jahren hatten mit den Hartz-Reformen, mit den unsäglichen, als die Gesellschaft vorher darauf eingestimmt wurde, Hartz-IV-fähig zu werden, dann hat man ja, da wurden ja auch nicht nur falsche Argumente angeführt, was in der Arbeitsvermittlung in diesem Land falsch läuft, was sozialpolitisch falsch läuft. Da wurden ja auch richtigerweise manche Mängel angesprochen. Aber im Ergebnis hat sich nicht eine gesellschaftliche breite Bewegung auf den Weg gemacht, hier was zu ändern, sondern es wurde von uns von oben ein Hartz-IV oder ein Hartz-System aufdekretiert, dass die Verhältnisse noch mehr verschlimmert hat. Und es gibt ja auch, die FDP fordert, ich weiß nicht, ob sie es immer noch im Forderungskatalog haben, auf jeden Fall hatten sie das mal im Forderungskatalog, sowas wie eine negative Einkommensteuer. Und ich traue, unter den gegebenen Verhältnissen, die wir zurzeit erleben, traue ich einem bedingungslosen Grundeinkommen nicht über den Weg, dass es uns dann später, wenn es denn die ersten Einschritte gibt, uns nicht als ein extremes System des Kombilohns oder als ein System der negativen Einkommensteuer, wie die FDP sich das vorstellt, wieder auf die Füße fällt. Da habe ich ganz große Skepsis. Und ich glaube auch, dass die Art, also ich habe selber in einem Industriebetrieb gelernt und ich habe auch selber viele Stationen in meinem Berufsleben, auch in der Schwerindustrie mitgemacht, und ich kenne auch sowas wie eine Hassliebe zur Arbeit, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, dass dort, wo die meisten Menschen in diesem Land ihre Berufstätigkeit immer noch erlernen und wo sie ihren Einstieg ins Berufsleben finden, auch der Ort ist, wo sie Selbstbewusstsein entwickeln können. Und wo sie auch lernen, sich in ganz viele gesellschaftliche Prozesse und Auseinandersetzungen einzubringen. Also ich glaube, es ist auch nicht unwichtig beispielsweise, ob wir in Deutschland ein System der dualen Berufsausbildung haben, was für Jugendliche eine ganz andere Art ist, im Betrieb sich Wissen anzueignen und Selbstbewusstsein zu erlangen, oder ob ich eine vollkommen schulische Berufsausbildung habe, die mich hinterher dann immer noch, sage ich mal, auch in den Zweifel bringt, bin ich jetzt irgendwie dieser Beschäftigung, diesem Arbeitsmarkt überhaupt gewachsen, oder hat mich diese Schule zu irgendwas befähigt, wenn ich das sozusagen organisch schon innerhalb eines Betriebes, in dem auch ältere Kollegen sind und Berufserfahrene, ich immer schon mit kennenlerne. Das ist eine ganz andere Art der Sozialisation in einem Arbeitsleben, und das, finde ich, sollte man nicht unterschätzen. Und das ist ein wichtiger Punkt, und dort sind ja auch die realen Auseinandersetzungen zu führen. Und ich glaube, das soll, und ich will damit überhaupt nicht dem entgegenreden, dass wir über die Entfremdungsaspekte von Arbeit nicht reden sollen. Das ist ganz wichtig. Aber ich glaube, wir werden sie nicht in einem akademischen Modell außerhalb des Entwicklungspfades, in dem wir uns als Industriegesellschaft befinden, ob uns das nun gefällt oder nicht, werden wir das nicht außerhalb in einem akademischen Modell bewerkstelligen können, da einen Umweg drumherum zu fahren. Wir müssen durch diese Auseinandersetzungen durch, und das sind Auseinandersetzungen, von denen ich der festen Überzeugung bin, dass sie uns, dass die Diskussion bedingungsloses Grundeinkommen das ein oder andere sicher an Aspekten zu Recht erhellen kann und auch erhellen muss. Aber ich warne davor, hier ein Irrlicht aufzumachen, indem man das sozusagen als ein Nonplusultra in der politischen Diskussion favorisiert. Der Herr Liebemann hätte eine Anmerkung. Ja, also jetzt haben Sie hier gewaltig die Fronten aufgerichtet. Ich frage mich, worauf Sie sich da jetzt bezogen haben. Also das FDP-Bürgergeld war immer verbunden mit Bedürftigkeitskontrolle und Aktivierung. Auch das negative Einkommensteuermodell, sei denn man geht zurück auf Wolfgang Mitschke, das ist schon lange nicht mehr aktuell dort. Bedingungsloses Grundeinkommen haben sie nie gefordert. Das zweite ist, es hat ja keiner eigentlich gesagt, dass Arbeit, also Auseinandersetzung mit einem Sachproblem, will ich das mal nennen, nicht etwas Sinnstiftendes sein kann. Wenn man das machen kann, was man selbst für sinnvoll hält, hat ja keiner hier geleugnet, würde ich auch nicht leugnen. Nur die Bedingungen, damit man sich das suchen kann, müssen dazu andere werden. Und das, und natürlich diese enorme Überbewertung, die es erfährt. Ja. Also Selbstbewusstsein entwickeln sie normalerweise erstmal in der Familie. Und wenn das da schiefgelaufen ist, dann kann man das im Betrieb eigentlich nicht wirklich nachholen. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Sie sind nun einmal, also sozialisatorisch gesprochen, nur an zwei Orten in der Gesellschaft als ganze Person im Zentrum. Das ist einmal das Gemeinwesen, nämlich als Bürger. Deswegen sind die Bürgerrechte ja bedingungslose Rechte. Und in der Familie als Angehöriger, weil es dort nämlich auch keine Befristung und keine Bedingtheiten gibt. Wo die eintreten, läuft das wiederum schief. Im Unternehmen sind sie immer nur angestellt, bezogen auf eine Aufgabenerledigung. Und wenn die nicht mehr notwendig erledigt werden muss durch einen menschlichen Mitarbeiter, dann fliegen sie raus. Und das hat durchaus vernünftige Gründe, wenn dadurch nämlich der Wertschöpfungsprozess gesteigert werden kann. Also da scheint mir eine Überbewertung stattzufinden und eine Front gezogen zu werden, die man gar nicht ziehen muss. Die Grundeinkommensbefürworter in der Regel sagen nicht, dass die Arbeit schlimm ist, aber sie wollen eine andere Basis dafür haben, wann, wo und wie sie zu welchen Bedingungen erwerbstätig sind. Und viele Kämpfe, die Gewerkschaften nicht mehr führen können heute und seit Jahren nicht mehr führen, könnten mit dem Grundeinkommen ganz anders geführt werden. Man muss dazu sagen, wenn die Menschen das wollen. Und da finde ich, da haben Sie jetzt eine Wendung noch genommen in Ihrer Argumentation, die ist mir ganz geläufig, auch von jemandem wie Herrn Butterwegge und anderen, die wittern immer so ein trojanisches Pferd in dem Grundeinkommen, das etwas vorspielt und nachher wird es ganz schlimm. Das liegt aber doch an den Leuten, was sie damit machen. Und welche Form das mal annehmen wird, ob man ein wirklich auskömmliches Grundeinkommen hat oder eine Sparversion, das ist Gegenstand der politischen Auseinandersetzung. Die kann man den Bürgern nicht abnehmen. Und Hartz IV, das ist, halte ich auch für einen Mythos, ist eben nicht einfach von oben gekommen. Das ist tief verankert. Ich habe seit 10 Jahren Vorträge zum Grundeinkommen gehalten und in den Diskussionen, ganz unakademische Diskussionen mit ganz normalen Leuten, wie man so sagt, die Vorbehalte, dass man dem anderen zutraut, dass der schon was Vernünftiges machen wird mit seinem Leben, die sind gewaltig. Und das sind dieselben Vorbehalte, die in der Hartz-IV-Gesetzgebung stecken. Die sind da gewissermaßen institutionalisiert worden. Also die Hauptschwierigkeit, wenn man also von dem weg will, ist, diesen Vorbehalt aufzulösen. Und das wird nur über öffentliche Debatte gehen. Und da hat sich ja viel bewegt, muss man sagen. Also es ist sehr viel passiert in den letzten 10 Jahren. Wenn man bedenkt, dass das doch ein Thema ist, was so weit nach vorne reicht, auch mit den Konsequenzen, da wäre ich jetzt nicht so pessimistisch. Ja? Aber es hängt von den Menschen ab, das ist ganz klar. Ne? Also das Grundeinkommen ist kein Allheilmittel, natürlich nicht. Es müssen die Diskussionen geführt werden, die geführt werden müssen, wenn die Menschen es wollen. Und das gilt aber für jeden Vorschlag. Insofern, egal was die Gewerkschaft, die sonstigen Parteien vorschlagen, was die Piraten hier sich wünschen, das hängt davon ab, ob die Menschen das wollen, ob sie bereit sind, dem zu folgen. Daran entscheidet sich alles und immer. Und wenn sie das nicht wollen, werden sie ihm nicht folgen und dann wird es nicht geben. Punkt. Da muss man gar nicht dramatisieren. So ist das im Leben. Ja, man kann sich natürlich trotzdem einsetzen dafür. Aber es kommt letztlich dann darauf an, was die Menschen machen wollen. Wollen sie raus aus der Mühle? Oder wollen Sie das nicht? Ja, bevor wir diesen Teil der Diskussion gleich verlassen werden, habe ich jetzt noch eine abschließende Frage an den Herrn Didier. Vollbeschäftigung, meinen Sie, das ist in Zukunft noch möglich? Das wird... Vor allen Dingen mal eine Frage, die Frage wird vor allen Dingen mal davon zu beantworten sein, wie weit es gelingt, dass wir in dieser Gesellschaft dass wir eine Bewegung hinkriegen, die sich wirklich um eine gerechtere Verteilung der Arbeit halt in die Auseinandersetzung bewegt. Wir haben ja, also was ich mit Sorge betrachte, ist, dass wir eigentlich ein Auseinanderfallen vieler Forderungen haben. Sei das die Auseinandersetzung oder die Forderung, die jetzt in der letzten Zeit auch wieder stärker erhoben werden, um eine Verringerung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich wohlgemerkt auf 30 Stunden in der Woche. Wir haben auf der anderen Seite aber erleben wir in der Praxis, dass auch das, was in der Metallindustrie grundsätzlich gilt, dort wo Tarifverträge gelten, im Grundsatz eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Da sind wir dort in der Situation drin, dass das für immer weniger Betriebe gilt, wegen Ausstiegsklauseln und im Ergebnis einer Auseinanderdividierung auch der Beschäftigten, die wir in den Branchen halt auch erleben, in der Konkurrenzsituation. Und ich würde mir eigentlich so, und dann, wenn wir die Statistiken uns angucken, also es gibt ja wirklich dann von der tariflich durchschnittlichen Arbeitszeit bis hin zur gesellschaftlich durchschnittlichen Arbeitszeit, wie sie Statistiken erfassen, bis hin zur Untersuchung, wie sie das DIB mithilfe des sozioökonomischen Panels macht, die sagen, was ist die tatsächliche durchschnittliche Arbeitszeit, in die dann auch zum Beispiel mit hineingerechnet wird, was sie ja recht gut können mit ihrem Mittel. Was wird überhaupt in diesem Land auch an unbezahlter Arbeit innerhalb von Erwerbstätigkeitsverhältnissen geleistet? Also da brauche ich mich noch gar nicht über ehrenamtliche Arbeit unterhalten, sondern wie viele Menschen gehen jeden Tag nach Hause, haben 2 Stunden zusätzlich geleistet, obwohl sie eigentlich nach 8 Stunden hätten den Hammer hinwerfen können, weil sie schon so sich unter Druck sehen, dass sie innerhalb ihrer Erwerbsarbeitsverhältnisse schon vollständig unbezahlte Arbeit leisten. Und ich glaube, hier ist es wichtig, dass wir da nochmal insgesamt einen gesellschaftlichen Punkt finden, wo wir sagen, wir müssen zumindest mal das, was wir bis vor einigen Jahren in Tarifauseinandersetzung erreicht haben, als Standardgesetz haben, das müssen wir nochmal, oder das gilt es überhaupt einmal, zumindest mal flächendeckend zu halten und darum die Auseinandersetzung zu führen und das auch den Menschen in den Betrieben klar zu machen. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Ich bin 1983 in die Lehre gegangen mit 16 Jahren, habe 1984 als dann auch die Auseinandersetzung um den Einstieg in die 35-Stunden-Woche dann erlebt. Wir sind dann, ich glaube, mit einer Stunde Arbeitszeitverkürzung haben wir damals einen Einstieg gehabt. Und zugleich gab es ja nicht nur diese Arbeitszeitverkürzung, sondern in der Metallindustrie war das seinerzeit zugleich mit einer Flexibilisierung der Arbeitszeiten halt auch verbunden. Und ich glaube, das war ein unheimlich schweres Stück, was da geleistet wurde. Wir haben dann Betriebsratssitzungen waren fortan zu einem unglaublich großen Teil nur noch davon geprägt, wie muss ich jetzt Arbeitszeitkonten gestalten? Und da war die Tagesordnung, die war voll nur noch darüber, wie ich jetzt mit Arbeitszeitkonten und mit Ausgleichsmodellen hin und her umgehe. Und all die anderen Fragen, Entfremdung von Arbeit, sozialpolitische Herausforderungen und so weiter und so weiter, die sind einfach hinten runtergefallen, weil das die Beschäftigten so eingenommen hat. Und das hat dann irgendwann auch zu einer Aversion gegenüber dem Thema Arbeitszeitverkürzung geführt, weil es die Leute natürlich auch als beschissene Flexibilisierung zum großen Teil erlebt haben. Und ich glaube, überhaupt mal klar zu machen, was wir hier im Kern nochmal erreichen und bewahren müssen, bevor ich mir darüber Gedanken mache, wie wir jetzt zu einer 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich beispielsweise kommen, finde ich, ist es ganz wichtig, erst nochmal, ich sag mal, das, was eigentlich schon mal erreicht war, auch noch mal flächendeckend zu erhalten. Ich glaube, das sind die tagespolitischen Herausforderungen. Und wenn es uns gelingt, in der Auseinandersetzung, die noch lange nicht zur Vollbeschäftigung führt, gute Erfahrungen zu machen, dann werden das aber genau die Erfahrungen sein, die wir brauchen, um letztlich endlich über dieses Ziel hinaus auch Vollbeschäftigung zu erreichen. Wenn wir diese gesellschaftliche Kraft nicht aufbringen und das nicht entwickeln können, dann werden wir in dem Gesellschaftssystem mit Sicherheit keine Vollbeschäftigung erfahren. Ja, Sie haben häufig in Ihrem Redebeitrag die 30-Stunden-Woche angeteasert. Wir haben dazu auch eine Frage gehabt, die ich jetzt einfach mal so aufs Podium geben wollte. Also, wo befinden wir uns jetzt in der Diskussion? Wir haben uns jetzt erstmal die Situation analysiert. Wir haben nochmal überlegt, ist das BGE eine Idee, um das anzugehen? Müsste sich da was Grundsätzliches ändern? Und jetzt gucken wir uns einzelne Möglichkeiten und Vorschläge, die im Raum standen, sind, um Arbeitslosigkeit generell zu bekämpfen. Eins dieser Vorschläge ist halt die 30-Stunden-Woche. Ja, das heißt, alle gehen statt 37,5 oder 40 Stunden jetzt nur noch 30 Stunden arbeiten und die freie Zeit, die da herauskommt, da können wir andere Leute einstellen. So, wir hatten heute auf der In einem offenen Brief fordern 100 Professoren und Gewerkschafter, Politiker und Vertreter aus Kirchen und Umweltverbänden die Einführung der 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Wir haben sogar heute zwei der Unterstützer hier gehabt, oder hier haben wir immer noch. Und jetzt einfach, wie stehen Sie zu dieser Forderung? Um das nochmal sehr zu konkretisieren, was finden Sie daran besonders attraktiv und wo sehen Sie die Schwierigkeiten? Vielleicht nochmal, um das nochmal einmal aufzumachen. Na, attraktiv finde ich an der Forderung, dass sie deutlich macht, was rechnerisch mindestens notwendig wäre, um was zu erreichen, was halbwegs als Vollbeschäftigung bezeichnet werden kann. Ich denke, das ist was schon verdeutlicht werden muss. Aber ich glaube, Politik läuft nicht nur immer nur über das Setzen der attraktivsten Zahl. Wir kennen das auch aus der Mindestlohndiskussion. Es gibt gute Gründe dafür zu sagen, 8,50 Euro Mindestlohn, wie der DGB das fordert, da müsste eigentlich mehr sein, weil das auch auf Dauer keine Garantie ist, nicht irgendwann doch in Armut zu fallen oder aus der Armut herauszukommen. Aber ich glaube, wie ich dann auch die Frage stellen kann, warum denn dann keine 25-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich? Und ich glaube, dass die Forderung 25-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich nicht gestellt wird, das kann ich mir nur damit erklären, dass irgendwo im Hinterstübchen dann doch klar ist, dass ich dafür zurzeit in dieser Gesellschaft einfach keine gesellschaftlichen Mobilisierung auf die Beine bekomme. Und ich finde, mir wäre es schon mal, das ist das, was ich vorhin sagte, deshalb wäre es mir fände ich es sehr hilfreich, wenn wir für das, was ursprünglich schon mal in relativ vielen Branchen etabliert war und das, was uns zusehends wegbröckelt, es ist ja nicht so, dass der Arbeitstag jetzt verlängert oder verkürzt würde oder stagniert, sondern wir erleben ja zurzeit eine Verlängerung des Arbeitstages. Da müssen wir dagegen setzen und da brauchen wir einen Punkt. Und ich glaube, der beste Punkt ist das, was die Menschen auch schon mal gemerkt haben, dass es niemanden umbringt. Und das wäre zum Beispiel so ein Ziel wie die 35-Stunden-Woche nochmal flächendeckend zu fordern und den Erhalt dieser Ziele in den Mittelpunkt zu stellen. Da kann ich ganz viele Menschen mitnehmen. Und über diese Erfahrung hinaus kann ich ja vielleicht auch irgendwann mal für eine 30-Stunden-Woche oder noch kürzer Werbung machen. Aber ich halte es für verheerend, wenn ganz viele gesellschaftliche Bewegungen und Gruppierungen und so weiter und so fort zu den verschiedensten, sehr zentralen Punkten die unterschiedlichsten Zahlen und Forderungen in die Welt setzen, weil ich glaube, darüber kriegen wir keine einheitliche Bewegung in die Welt gesetzt. Und wir müssen da aber eine große Einheitlichkeit der Bewegung hinbekommen, wenn uns dieses Land wirtschaftspolitisch und die Verhältnisse rundherum in Europa nicht völlig zusammenbrechen sollen. Das finde ich ganz wichtig, dass wir uns wirklich im Ausgangspunkt auf schon mal bereits Erkämpftes und Erreichtes verständigen, das zu verteidigen. Und mit den Erfahrungen bin ich gern bereit, auch über viele weitergehende Forderungen noch zu diskutieren. Jo, dankeschön. kann ich dazu was sagen, oder? Gerne. Ah ja, ich dachte, wir wollten vielleicht eine neue Frage. Also, ich meine, da sieht man eigentlich genau jetzt an der Argumentation, was uns damals bewogen hat, diesen Slogan in die Welt zu setzen. Ne? Weil es wird wieder argumentiert von einem Ziel ausgehend und dann rückgerechnet, wie man eigentlich die Mittel, die man hat, so einsetzt, damit eben alle teilhaben können an Arbeit, heißt das ja dann durchaus auch. Ja, man kann sich natürlich fragen, mal abgesehen davon, ob das realistisch ist, ja, also ob das eine Gefolgschaft finden wird, aber das gilt ja für jeden Vorschlag. Man kann sich natürlich fragen, warum will man das den Leuten nicht überlassen? Es gibt Lebensphasen, in denen ist man bereit, viel zu arbeiten. Da macht einem das nichts aus, 50 Stunden, 60 zu arbeiten, weil man die Aufgabe auch wichtig findet. Es gibt aber Lebensphasen, da ist das wieder anders, wenn sie zum Beispiel Kinder haben, ne? Und warum sollte man hier nicht eine Basis schaffen, dass die Leute das so aushandeln können mit einem Unternehmen, wie es ihrer Lebenssituation entspricht. Ne? Und diese formale Umverteilung von Erwerbstätigkeit, die verstärkt ja wiederum den Vorrang, den sie ohnehin schon hat. Ne? Die anderen fallen ja wieder hinten runter. Also wenn sie sich unter den Bedingungen dann entscheiden, eben doch zu Hause zu bleiben, ne? Oder eben nur ehrenamtlich, also das Ehrenamt zum Hauptamt zu machen, jenseits des normalen Arbeitsmarktes sich zu engagieren, da sind sie doch wieder jemand zweiter Klasse. Weil die eigentlich richtige Arbeit, die wichtige und die wertgeschätzte, ist nach wie vor dann die Erwerbstätigkeit. Und weil ja alle davon was haben sollen, wird das noch stärker. Und es wird ganz in Absehung der Frage diskutiert, ist es denn angesichts der Entwicklung in der Arbeitswelt naheliegend, das für eine gute Lösung zu halten? Denn wenn Sie davon ausgehen, dass Frau Otto hatte darauf hingewiesen, dass routinisierte und damit standardisierbare Arbeitsgänge auch weiterhin auf Maschinen verlagert werden, das vollzieht sich ohnehin. Das könnte sich vielleicht noch stärker vollziehen, wenn wir nicht dieses Vollbeschäftigungsziel hätten. Und Tätigkeiten übrig bleiben, in deren Zentrum dann Problemlösen steht. Dieses Problemlösen festzulegen auf eine bestimmte Arbeitszeit ist eigentlich der Auseinandersetzung mit der Sache gegenläufig. Sie haben zum Beispiel typischerweise Berufe, ich bin ja jetzt an der Hochschule, ja natürlich habe ich einen Arbeitsvertrag mit der Arbeitszeit, ja, aber die bedeutet nichts. Ja. Die ist eigentlich ein Einkommensschutz. Dafür kriege ich mein Einkommen. Aber die sagt doch nicht, wie viel ich arbeite. Aber das gilt für Selbstständige ohnehin. Das ist ohnehin sehr, sehr angestelltenmäßig gedacht, dieser Vorschlag. Selbstständige müssen dann, wenn sie gerade eine Firma versuchen aufzubauen, ohnehin viel mehr arbeiten. Das ist ja häufig dann noch an die Person gebunden, weil die eine Idee hat, die sie umsetzen will. Also man kann das nicht so formal entscheiden. Und das halte ich für einen Weg, der keine flexiblen Entscheidungen möglich macht. Und dann wäre es mir lieber zu sagen, ja, aber dann doch eine sichere Basis, auf der stehe ich immer, auf die falle ich immer zurück, wenn was ist. Und von der aus kann ich dann mit dem Unternehmen verhandeln. Dann darf das Grundeinkommen natürlich keine Sparversion sein. Ne? Sonst haben sie die Verhandlungsmacht nicht. Ne? Und dann können sich ganz verschiedene Lösungen ergeben. Und dann wird sich in den Unternehmen das auch austarieren. Da wird es also nicht 20.000 verschiedene Abschlüsse geben. Ne? Da wird sich ein Mittel finden, vermutlich. Ne? Da wird es Wege geben, sich betrieblich zu organisieren und so weiter. Ne? Das wird alles weiterleben, auch unter dem BGE. Ne? Also ja, ja, natürlich. Ja. Und das kollidiert ja auch manchmal mit Gewerkschaftsüberlegungen. Ne? Also diese formalen Lösungen halte ich fürs Problem. Man muss eigentlich die Leute darin stärken, Entscheidungen so treffen zu können, wie sie für angemessen halten. So. Und das kann in die verschiedensten Richtungen gehen. Ne? Und dann sind wir sofort bei dem Streit mit den Dumpinglöhnen und dem Kombilohn und so weiter. Wenn es ein Grundeinkommen gibt, dann ist diese Angst vor den Dumpinglöhnen eine ganz andere Situation. Ne? Sie können ja mit weniger Lohn, Gehalt, dieselbe Einkommenssumme erzielen, wie ohne Grundeinkommen. Das, was heute ein Dumpinglohn wäre, fällt dann gar nicht mehr ins Gewicht. Und volkswirtschaftlich ist die Kaufkraft da, durch das Grundeinkommen, in Summe dann mit dem Lohn. Also diese Konstellation ist ganz anders. Und deswegen halt, der Vorschlag ist mir zu formal. Der entwertet auch eigentlich die Arbeit. Interessanterweise, weil er sie von der Sache wegzieht. Der sagt, 7 Stunden ist gut. Oder vielleicht dann nur 5 sogar. Ja, also wer kann denn das entscheiden? Ja, dazu möchte ich einen kleinen Punkt anmerken. Da möchte ich mich unumfänglich anschließen, weil genau darum geht es ja, die Menschen von dieser Angst und diesem Druck zu befreien. Und ich finde es auch wichtig, dass wir anfangen, gerade in den Bereichen, wo es möglich ist, neue Modelle zu denken. Nämlich auf der einen Seite fordern die Arbeitgeber von uns immer wahnsinnig viel Flexibilisierungsfähigkeit. Wir müssen flexibel einsetzbar sein. Was ich toll finde, ist, dass wir Piraten auf der anderen Seite vom Arbeitgeber auch eine gewisse Flexibilität fordern. Nämlich dahingehend sagen zu können, wann und wie und wo man arbeiten kann. Zum Beispiel mit Homeoffice. Gerade als Alleinerziehende oder auch als Eltern gemeinsam erziehend, ist das ein super Modell, wenn man überlegt, das Kind ist krank, man will heute von zu Hause arbeiten und das, da sollten wir auch uns überlegen, neue Wege zu gehen und neue Modelle zu schaffen, weil dadurch kann auch ganz viel gewonnen werden in unserer Wirtschaft. Aber dazu braucht es eben dieses Umdenken dahingehend, dass man den Menschen vertraut, dass man ihnen nämlich vertraut, auch wenn man nicht den ganzen Tag sie im Büro unter Aufsicht hat, dass sie ihre Arbeit machen. Und dabei ist es ja wichtig, dass die Arbeit zu einem gewissen Termin fertig ist und nicht von welchem Ort oder zu welcher Uhrzeit sie gemacht wird. Dankeschön. Wir haben von diesem Aufruf gesprochen und dazu würde ich gerne das Wort an Joachim geben. Ja, jetzt bringst du mich in Erklärungsnot, weil dazu wollte ich eigentlich weniger sagen. Ich wollte mich eher nochmal stark machen für das bedingungslose Grundeinkommen, aber ich halte diesen Aufruf für einen Baustein in einer möglichen Roadmap dahin. Ich bin der Ansicht, dass wir Piraten das bedingungslose Grundeinkommen nur mäßig bis schlecht verargumentieren. Ein paar Sachen sind hier gerade schon aufgetaucht, speziell dann immer, wenn man irgendwie in Talkshows oder so auf SPD-Politiker trifft, die besonders vehement die Arbeit als Grundrecht vertreten und die dann quasi manchmal sogar vor Ärger aus der Hose springen, wenn da ein Pirat sitzt und das bedingungslose Grundeinkommen vertritt. Dann fallen dann so Dinge wie, ja, aber ich bin noch Minister, ich habe da ein Riesengehalt, soll ich das noch oben drauf kriegen? Das ist der Cornelia Otto passiert bei Stefan Raab. Oder wie jetzt vor zwei Tagen in der Debatte im ZDF der Kurt Beck, der völlig wütend geworden ist, als die Katharina Nokun da nochmal das BGE vertreten hat. Ich würde das BGE vielmehr volkswirtschaftlich verargumentieren. Das klang bei Ihnen schon so ein bisschen an. Nämlich halt sage, bei weltweit steigenden Produktivitätsraten, zum Teil von bis zu 85%, werden immer mehr Güter und Dienstleistungen ohne menschliche Arbeitskraft maschinell produziert. Selbst für eine Versicherung brauche ich heute keinen Agenten oder Key Account Manager mehr. Die Versicherung kann ich über eine Website buchen. Da gibt's nur den Kunden, der eine Beziehung zu einer Maschine aufbaut. In der Automobilbranche kennen wir das. Weitgehende Robotisierung, nicht nur da, auch im Maschinenbau, das haben wir alles. Und das sind alles Dinge in der Wertschöpfungskette, an die letztlich der Teilnehmer einer Gesellschaft oder der Teilhaber einer Gesellschaft nicht mehr beteiligt ist. Der ist aber in derselben Zeit nicht untätig. Der ist vielleicht Vorstand von einem Kleintierzüchterverein oder von einem Kleingartenverein oder pflegt seine kranke Mutter oder was auch immer. Das heißt, Entlohnung und Tätigkeit entkoppelt sich immer mehr. Nur demjenigen, der nur eine Tätigkeit mit gar keiner oder wenig Entlohnung ausübt, dem fehlt die Kaufkraft, um die Produkte, die von Automatismen produziert worden sind, zu kaufen. Das heißt, bitte, das BGE löst dieses Problem nicht, es ist aber an der Stelle ein Schritt in die richtige Richtung, nämlich Gesellschaft an den gemeinsamen Wertschöpfungsketten innerhalb einer Gesellschaft adäquat und gerecht zu beteiligen und damit auch Kaufkraft zu erhalten. Da würde nicht sowas passieren, dass auf einmal, wenn ich sagen wir mal, Volkswagen völlig robotisiert den Golf produziert, dass sich keiner mehr den Golf kaufen kann, weil niemand mehr die Kaufkraft hat, um sich einen Golf zu kaufen. An der Stelle ist das BGE, denke ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Ob man das jetzt so weit gehen lässt, dass sowas wie Unabhängigkeit da entsteht, da würde ich mich auch dafür einsetzen. Ich bin an der Stelle großer Anhänger von André Gorz, der ist alles andere als ein Dummkopf. Der springende Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass es Umfragen gegeben hat. Und da stimmt ja auch was nicht an unserem Menschenbild. Da wird dann gesagt, wenn Sie, sagen wir mal, 1.000 Euro im Monat erhalten würden, würden Sie weiter arbeiten gehen? Ja klar. Sagen 85%. Aber 85% sagen auch, dass sie vom Nachbarn glauben, dass er nicht mehr arbeiten gehen wird. Das heißt, da kann irgendwas nicht stimmen in diesem Zusammenhang. Man muss mal, ich denke mal, Schritt für Schritt auf so eine Form des bedingungslosen Grundeinkommens zugehen und das probieren. Vielleicht, indem man tatsächlich erstmal nur diejenigen, die heute ein bedingungsabhängiges Einkommen, wie nämlich Hartz IV, was gleichbedeutend ist mit einer Entmündigung, mit einer vollständigen Beziehen, dass man die da in Stand setzt, das tun zu können. Und dann kann man ja weitersehen. Also es wird, ich glaube auch nicht an die Vollbeschäftigung. Ich habe diesen Aufruf sehr wohl unterschrieben, aus einem ganz anderen Motiv. Nämlich aus dem Motiv, dass sich dort eine Gruppe innovativer und anerkannter, international anerkannter Volkswirtschaftler gegen die neoliberale Position ausgesprochen haben und die uralte Forderung der IG Metall, 35-Stunden-Woche, 30-Stunden-Woche, Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. An der Uni macht es keinen Sinn, bei mir macht es keinen Sinn. Ich habe eine 75-Stunden-Woche als Politiker im Moment. Dazu sagen, bei vollem Lohn wäre ein bisschen doof, außerdem ist Wahlkampf. Aber für einen Stahlkocher und für die Aluminiumkocher spielt das eine Rolle. Und ich glaube, wir Piraten vergessen manchmal diese Klasse von abhängig Beschäftigten bei unseren Überlegungen. Jetzt sage ich erstmal Punkt. Ja, vielen Dank an den Joachim. Bevor wir uns jetzt zum letzten Themenkomplex wenden. Könnte ich dazu was sagen? Oder wollten Sie... Sie wollen jetzt auch noch reden hier, ja? Ja, das ist, bin ich ja dazu eingeladen ist worden. Kein Problem. Dann, also wir haben gleich kurz noch eine Publikumsfrage, die ich gleich einschieben werde. Ja. Also und nur ganz kurz, ist direkt auf Herrn Paul. Also Sie haben jetzt gesagt, ich meine, das ist natürlich eine Sache, die die Piraten unter sich ausmachen müssen, wie sie fürs Grundeinkommen argumentieren, aber Sie meinten ja, man sollte das Volkswirtschaftliche ins Zentrum stellen, ne? Ja, ja, das halte ich aber für problematisch, weil wenn Sie das Volkswirtschaftliche ins Zentrum stellen, dann haben Sie die Debatten, die wir heute haben. Und wie die Produktivitätsentwicklung sein wird, kann man nicht sagen. Ja? Nein, das können Sie nicht sagen. Ja, aber Moment, Zukunft, wir reden über Zukunft. Es geht ja hier um die Auswirkungen. Und wenn man das Grundeinkommen an diese Diskussion koppelt, also es gab einmal eine Tendenz zu sagen, es geht uns ja die Arbeit aus, deswegen brauchen wir. Das ist fatal. Ja? Weil in dem Moment, wo eine Situation eintreten würde, demografische Entwicklung, ausgeschlossen ist das nicht, ja, in 30 Jahren, dass es doch diese Vollbeschäftigung wieder gibt, müssten Sie das Grundeinkommen sofort abschaffen mit dieser Argumentation im Rücken. Ne? Das ist natürlich, da merkt man auch die Falle daran. Es ist eben nur volkswirtschaftlich argumentiert. Die Frage ist doch, was ist denn eigentlich die Basis des Zusammenlebens? Das ist doch nicht die Volkswirtschaft, sondern das ist die Demokratie und die Loyalität der Bürger. Also muss man das von dort herleiten. Und dass natürlich die volkswirtschaftliche Situation für die Bereitstellung wichtig ist, das ist ganz klar. Ja. Aber wenn Sie historisch schauen, ist doch das interessante Phänomen, dass sich die Volkswirtschaften dann stark ansteigend gut entwickelt haben, als die Demokratie in die Welt getreten ist. Diese Volkswirtschaften. Eben, ja, eben, ja. Weil da korrespondiert eben der Idee der Demokratie etwas, was für die Arbeitswelt gleichermaßen wichtig ist. Es leitet sich aber nicht aus der Arbeitswelt ab. Aber das gibt eine Korrespondenz. Und deswegen würde ich sagen, das Volkswirtschaftliche folgt hier aus dem Politischen. Zwingend. Das ist auch natürlich klar, es kann ein Grundeinkommen auch nicht geben, wenn es nicht die entsprechende volkswirtschaftliche Leistung gibt, um es bereitzustellen. Ne? Banal, ja. Das Politische ist das Führende, muss man klar sagen. Und wir können, ich meine, das mal ausdehnen auf Europa. Die ganze Misere, die wir erleben, ist doch eine, weil die Europäische Union keine politische Union ist, sondern sie ist eine Wirtschaftsunion, eine Volkswirtschaftsunion. Ja, und die ganzen Argumente, die bemüht werden, sind immer in diese Richtung. Ja? Und auf die Idee, dass das vielleicht der Kern des Problems sein könnte. Nee, darf ich ganz kurz antworten? Ja. Okay. Wie meine lieben Diskutanten, jetzt muss ich mal als Moderator. Ich möchte dazu auch noch mal ganz kurz was sagen, weil. Ja, dazwischen gehen. Eine Sache, wir haben noch ein paar andere Mehrfragen. Wir sollten jetzt auch mal das Thema BGE langsam verlassen. Und die dritte Sache ist, wir haben heute, gute Nachrichten, wir haben gleich noch mehr Zeit zu diskutieren im anderen Raum. Ja, im Anschluss an diese Veranstaltung geht's weiter. Freiheit statt Vollbeschäftigung. Ja. So, Cornelia wollte was sagen, okay. Danach ist der Gernot dran, dann der Nikolai und dann ist finito. Okay. Ja. Und dann gehen wir weiter und bitte kurz. Ja, ganz kurz. Ganz kurz, du hast auf der einen Seite, es wird ja nicht nur auf der ethischen Ebene argumentiert. Wir hatten halt gerade diesen Argumentationsstrang. Es ist natürlich auch noch die Sache, dass man umfangreiche Steuerreformen machen muss, dass sich teilweise das BGE ja sogar so auswirken könnte, dass wir Steuern sparen, dass wir weniger Ausgaben haben. Das hat das Althaus-Modell ja auch aufgezeigt. Da würden wir 200 Milliarden einsparen. Das ist alles bekannt. Aber was auch immer vergessen wird, wenn man von Volkswirtschaftslehre redet, dass Volkswirtschaft, Wirtschaftstheorie immer eine Gesellschaftstheorie ist. Es ist immer eine Gesellschaftstheorie. Es ist keine Naturwissenschaft, die Regeln hat, die universal festgeschrieben sind. Und insofern macht es durchaus Sinn, auf der gesellschaftlichen Ebene anzusetzen, weil die wiederum bestimmt ja dann auch die ökonomische Theorie. So, jetzt habe ich mich kurz gehalten. Ich wollte auch noch kurz eine Anmerkung machen. Ich habe eben mit dem Kopf geschüttelt. Mein Name ist Gernot und ich bin bei der Arbeitsgemeinschaft bedingungsloses Grundeinkommen-Koordinator. Ich habe mit dem Kopf geschüttelt, als Sie gesagt haben, das Recht auf Arbeit kann man nicht ersetzen oder sollte nicht ersetzt werden durch das Recht auf Einkommen oder Grundeinkommen. Da muss ich zuerst mal sagen, man sollte dann mal das Wort Arbeit mal neu definieren. Das ist der erste Punkt. Und zweitens finde ich das also eine sehr rückständige Auffassung. Ich finde die genauso schlimm wie letztes Mal in einer Diskussion für mehr Demokratie, wo ein Professor gesagt hat, es ist doch ganz gut, dass nicht jeder aus dem Volk mitbestimmen kann, welche Gesetze erlassen wird. Man sollte eine gewisse Vorbildung haben. Und genau das ist der gleiche Punkt, den Sie hier auch einsetzen. Sie sprechen nämlich nur von einer Arbeit, die dann sinnvoll ist, wenn sie praktisch entlohnt wird, wenn sie von irgendjemand als Auftrag anerkannt wird. Aber eine Arbeit, die von sich selbst herauskommt, die man selbst definiert, die wird bei Ihnen nicht berücksichtigt. Und nur kurz zur Ergänzung. Wir leben in einer Gesellschaft, wie schon angeklungen wurde. Wir produzieren wesentlich mehr Güter, als wir konsumieren können. Und es ist an der Zeit, da nachzudenken, dass wir auch dann eine andere Gesellschaftsordnung brauchen. Und die Gesellschaftsordnung kann nur dann funktionieren, wenn jeder die Möglichkeit hat, an dieser Konsumgesellschaft teilhaben zu können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird auch diese Gesellschaft so in Zukunft nicht mehr funktionieren können. Das ist meine Meinung. Danke. Dann wäre eine Aussage. Dann ja gut, was ich anbringen möchte, ist eigentlich auch weniger eine Frage, sondern mehr eine, was mir aufgefallen ist in der Diskussion. Vorneweg, ich habe nichts gegen das BGE, ich denke aber, dass BGE und Vollbeschäftigung sich gegenseitig ergänzen würden. Was ich dazu besonders sagen möchte, ist, von der BGE-Befürworterseite kommt immer wieder das Argument, naja, Arbeit ist ja nicht nur Erwerbsarbeit, es gibt ja auch ehrenamtliche Tätigkeit. Das ist vollkommen richtig. Nur, wenn man sich jetzt auf den Punkt stellt, dass man ein BGE einführt und damit hat sich das, dann, und das sage ich jetzt bewusst provokant, das ist eine Loser-Position. Das ist eine Loser-Position, weil es bedeutet, dass die Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, nichts davon haben. Sie haben nichts in der Hand dadurch. Könnte man das Problem, und so wird vielleicht dann doch noch eine Frage draus, nicht dadurch kombiniert lösen, dass man sagt, wir schaffen Rahmenbedingungen in unserer Gesellschaft, sodass ehrenamtliche Tätigkeit zu Erwerbstätigkeit werden kann und entsprechend entlohnt werden kann. Ich wollte gerade sagen, ich mache das mit der Moderation und erwähne, dass wir eigentlich über Jugendarbeitslosigkeit in Europa sprechen. Da würde ich gerne hin zurück. Ich mache mal eine ganz allgemeine Frage. Auf der europäischen Ebene scheint man in veralteten Vorstellungen gefangen zu sein. Also da kommt kein großer Wurf, nichts Neues. Und ich stelle einfach mal die Frage an allen Beteiligten der Reihe nach. Frage natürlich, gut, seht ihr das so? Sehen Sie das so? Und B, was sollte man daran ändern? Ich spiele auf die Politik, die betrieben wird, wahlweise auf EU-Ebene oder zwischenstaatlich, die Mitgliedstaaten unter sich oder eben mehr oder weniger miteinander. Ich sehe hier seit Jahren, dass eine ganz bestimmte politische Linie der Arbeitsmarktpolitik und auch der Wirtschaftspolitik betrieben wird oder Investitionspolitik, nämlich Ausgaben im öffentlichen Bereich, im öffentlichen Sektor und vor allen Dingen im Bildungsbereich werden gekürzt und es werden immer mehr öffentliche Infrastruktur und öffentliche Leistungen privatisiert. Gleichzeitig wurde der Arbeitsmarkt in den letzten 15 Jahren europaweit dereguliert und flexibilisiert. Arbeitnehmerrechte wurden massiv geschwächt. Und eine Folge dessen ist auch die Jugendarbeitslosigkeit, die jetzt so angestiegen ist. Nämlich aus dem Grund, dass, wie ich am Anfang auch schon gemeint hatte, viele Jugendliche nach der Schule, nach der Ausbildung oder auch nach ihrem Studium einfach erstmal Warteschleifen drehen müssen oder im schlimmsten Fall einfach ohne irgendeine Perspektive dastehen. Und interessant ist, dass ausgerechnet die konservative Regierung in Spanien die Idee hat, momentan dies mit noch mehr Deregulierung zu bekämpfen, was natürlich zu noch größeren Auseinanderklaffen zwischen den Erwartungen und dem Ist-Zustand jetzt zeigt. Also wir haben teilweise über 50% Jugendarbeitslosigkeit. Und die Maßnahmen hier mit weiterer Flexibilisierung und Deregulierung, das anzugehen, ist meiner Meinung nach ein absoluter Irrweg. Ich glaube, in Deutschland ist es auch nur noch die FDP, die diese Idee weiterführen möchte mit mehr Markt, mehr Mut, mehr Freiheit. Habe ich neulich ein Plakat gesehen in Berlin. Ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. Und hier muss natürlich umgedacht werden, hier muss aufgebaut werden, hier muss in Infrastruktur, in öffentliche, in Bildung vor allen Dingen investiert werden. Hier müssen auch vielleicht neue Bildungsmöglichkeiten erschlossen werden, in Erwachsenenbildung, lebenslanges Lernen, auch frühkindliche Bildung, inklusive Schulsysteme, freier Zugang zu Wissen und auch zu Forschungsergebnissen, Mehrsprachigkeit und auch ganz klar gekoppelte duale Ausbildungssysteme, die auch direkt den Menschen schon in die Berufsleben führen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen eben die Arbeitnehmerrechte langfristig wieder gestärkt werden, dass dieser Missbrauch von Praktika und befristeten und gering bezahlten Stellen so nicht weiter fortgeführt werden kann. Ach so. Entschuldigung, ich wurde gebeten, die Frage zu wiederholen. Es geht mir darum, dass die europäische Politik in Verhalten, Vorstellungen gefangen zu sein scheint. Also damit meine ich, wie gesagt, die europäische Ebene, also jetzt Kommission und Ministerrat, aber letztendlich auch die Mitgliedstaaten außerhalb der EU-Ebene. Einiges passiert ja auch zwischenstaatlich. Wir haben es ja beim ESM gesehen, auch ganz gerne als Trick benutzt wird, um hier mal bloß nicht demokratische Legitimation durch das EU-Parlament einholen zu müssen, gemacht wird. Und meine Frage zieht darauf ab, okay, sind Sie auch der Meinung, dass da keinen großen Wurf, nichts Innovatives aus dieser Ebene kommt? Und B, was würden Sie vorschlagen? Was sollte da geschehen? Dankeschön. Aha, ja, also das ist ja nicht so schwer einzuschätzen, was da hinter verschlossenen Türen überlegt wird. Ne? Also wir können da nur drüber reden, was in die Öffentlichkeit dringt. Und ja, da sehe ich jetzt nicht, wo eine große Veränderung eintreten sollte. Also kürzlich war ja mal in der Diskussion, ob nicht die Agenda 2010 ein gutes Modell für Europa wäre, also für die anderen europäischen Mitgliedsländer. Ja, das sagt ja alles, ne? Also in welche Richtung das dann gehen sollte. Und ich finde, manchmal ist das auch einfacher, wenn man sich mal vor Augen führt, sich vorzustellen, es hätte jetzt 2008 schon ein Grundeinkommen gegeben, ein bedingungsloses, zum Beispiel in Griechenland oder Spanien, wie die Situation dann heute wäre, weil die Leute Kaufkraft hätten. Denn das Interessante ist ja, dass die eben Initiative entwickeln, also ganz einfache Dienstleistungsformen wieder anbieten, die sie früher nicht mehr angeboten hatten, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und das geht natürlich auf der Basis mit dem Grundeinkommen viel besser, beziehungsweise können sie auch viel mehr wagen. Und heute ist das alles aus der Not und nicht aus der Freiheit geboren. Mit den ganzen Folgen natürlich für die Generation der Jüngeren, die ja an diesem Ziel auch festhalten soll und vor dem gemessen wird, ja, und aber keinen Einstieg finden. Ne? Welche Chancen hätten die denn gehabt mit dem Grundeinkommen? Dann ist das Studium eben nicht mehr ein Ausweichen. Mit dem Grundeinkommen müssten sie gar nicht ausweichen. Ne? Das sind, verstehen Sie, da wird einem, glaube ich, deutlich, ja, welche Chancen das birgt, ohne ein Allheilmittel zu sein, weil es in viele Richtungen Türen öffnet. Und die Folgen, die können wir uns, glaube ich, kaum wirklich ausmalen, wie weit das gegangen wäre. Ne? Ich meine, über die Finanzmarktgeschichten. Ja, stellen Sie sich doch mal vor, Sie sind in der Lebenssituation, keine Lebensversicherung abschließen zu müssen, weil das Grundeinkommen als stetige Vorsorge da ist, von der Geburt bis zum Ende. Private Altersvorsorgen, diese Geschichten, wenn das hoch genug wäre, wäre diese Debatte auf eine ganz andere Weise gelöst, als wir das heute versuchen. Und da sieht man mal, ich meine, die Auswirkungen sind gewaltig. Ja? Und was jetzt die Folgen auch für die Bildung betrifft, ne? Sie müssen sich mal vorstellen, was heißt das denn, wenn Sie heute bis in die Frühbildung eine Debatte haben, dass die Arbeitsmarktfähigkeit zu dem Maßstab wird. Sie setzen das also nun noch weiter fort, das Elend, bis in die frühen Jahre, statt zu sagen, wenn wir selbstbewusste, souveräne Bürger wollen, dann müssen die Bedingungen haben, in denen sie sich langsam entfalten können, und zwar in einem vertrauten Umfeld, zu dem dann auch andere Einrichtungen hinzutreten. Es gibt zum Beispiel ganz einfache Beobachtungen. Ab einem bestimmten Alter wollen Kinder unter Gleichaltrige. Zwischen 3 und 4 können sie das sehen. Ja, da wollen die dahin. Da ist der Kindergarten. Ferien sind einfach Mist. Ja, man will in den Kindergarten. Das ist aber vorher nicht der Fall, weil die Kinder sich auch noch gar nicht so artikulieren können. Ne? Und das hatte aber Folgen. Es gibt ja Studien darüber. Jay Belsky in den USA über die große Nicht-Studie, also über Early Development. Ja, es gibt Folgen, langfristige, einer frühen Trennung. Und die wirken sich natürlich nicht nur auf die Bildungskarriere aus, sondern die haben ja auch Folgekosten, ne? Also die Volkswirtschaft, ne? Leistungsfähigkeit, Gesundheitszustand, ne? Und all das, ja, darüber wird wenig diskutiert. Ne? Das muss man mal sehen, ne? Wenn wir hier immer über die Volkswirtschaft reden. Das wirkt sich eben dort auch aus. Ne? Insofern, der große Wurf, das Problem ist doch eher, dass zum Beispiel die Debatten in Schweden über die Probleme der frühkindlichen Bildung hier gar nicht aufgenommen werden. Ne? Die gibt es ja dort auch, dieses Vorbildland, das wir da immer heranziehen. Ne? Ja, wir können, wenn man dem ganz nicht ideologisch begegnen will, dann haben sie nur einen Weg. Sie müssen eine Basis schaffen, auf der die Leute das selbst entscheiden können. Und dann haben sie es auch selbst zu verantworten. Ne? Und können aber reagieren. Und wenn Sie heute zum Beispiel berufstätig sind und haben kleine Kinder, beide wollen berufstätig sein, vielleicht Teilzeit, haben Sie einen riesen Organisationsaufwand. Kinder bringen, Kinder abholen. Oh, Kind wird krank und jetzt? Ja, muss der andere das Kind abholen? Ja, aber der arbeitet doch zu der Zeit. Ne? Wenn Sie voll berufstätig sind, ohnehin. Ne? Was das für ein Familienleben bedeutet, das braucht man gar nicht ausmalen. Also, verstehen Sie, die Folgen sind gewaltig. Ne? Und den Wurf sehe ich nicht. Es wird festgehalten am Alten. Also ich muss mich jetzt mal als Moderator mal einmachen. Also wir machen eine Podiumsdiskussion und wir binden ein bisschen das Publikum ein. Ja, das haben wir jetzt am Anfang mal gemacht. Normalerweise erfolgt das gar nicht. Ja, und deswegen, ihr habt gleich, wie ich schon sagte, ja, nach 17 Uhr die Möglichkeit, euch aktiv in Diskussionen, ja, einzubringen. Und da gehen wir rüben in den anderen Raum und das ist jetzt auch in Ordnung. Ne? Und jetzt würde ich einfach auch vorstellen, ich bitte auch die Diskutanten manchmal ein bisschen, Herr Liebermann, nicht so lange. Ja, der Fairness halber möchte ich dann auch zu kurzen Beiträgen bitten und wir haben noch ein paar Sachen, ein paar richtig spannende Punkte, weil bislang arbeiten wir ein bisschen BGE hier durch, ne? Aber die richtig spannenden Punkte, die kommen erst noch, ja? Und die wollen wir ja auch mal bearbeiten. Jetzt ist mir gar nicht so klar, auf welche Frage ich jetzt antworten soll, wenn aus dem Publikum ja auch noch welche kamen. Nee, ich wollte das nochmal klarstellen. Also mir geht es überhaupt nicht darum, jetzt Erwerbsarbeit ideell zu überhöhen gegenüber dem, was man auch Reproduktionsarbeit oder ehrenamtliche Arbeit oder wie auch immer nennen kann. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Da haben Sie mich missverstanden. Ich denke, wie gesagt, ich sehe eine große Gefahr, dass diese Diskussion pro, kontra, bedingungsloses Grundeinkommen weite Teile dieser Gesellschaft entzweit, die besser gucken sollten, dass sie zusammenhalten. Das ist eine Gefahr, die ich sehe. Und die habe ich jetzt auch in dieser scharfen Reaktion auf mich, fürchte ich, die da vielleicht, dass sich das auch noch mal ein bisschen drin widerspiegelt. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern mein Punkt ist wirklich, dass ich sage, lasst nicht aus den Augen, was für viele Menschen in diesem Land auch normativ gilt, ob man sich das jetzt zu eigen machen kann oder nicht. So, meine Erfahrung ist halt, ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, ich habe ja auch eine eigene Berufserfahrung in einer männlich dominierten Arbeitsumgebung über 1,5 Jahrzehnte gehabt. So, und da war es natürlich auch ganz oft so, dass wenn du dann irgendwie nach 7 Tagen Arbeit, ich war im durchgehenden Schichtbetrieb, im Hochofenbetrieb tätig, da waren 7 Tage als Schmelzer war schon ein hartes Ding, da hattest du dann immer noch Kollegen, die dann am 8. Tag auch noch mal gehen wollten. Sei das, weil sie es finanziell wirklich dringend brauchten oder weil sie möglicherweise vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle nicht wussten, was sie mitten in der Woche mit ihrer Freizeit anfangen sollten, weil alle anderen sowieso frei arbeiten mussten um sie herum. So, das ist natürlich ein Ausdruck von der Entfremdung von Arbeit auch. So, und ich finde das total wichtig, mit den Menschen auch die Diskussion darüber zu führen. Sag mal, läuft hier nicht grundsätzlich was schief? Aber ich glaube, dass man mit den Menschen reden kann. Aber ich glaube, dass man über einen Anknüpfungspunkt, über bedingungsloses Grundeinkommen so weit von dieser Wahrnehmung von der Masse von Menschen in diesem Land weg ist. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, man wird damit ganz viele nicht erreichen. Und was die Ehrenamtlichkeit angeht, also es gab mal, und das fand ich dann, da muss man dann, oder die Entlohnung von ehrenamtlicher Tätigkeit, wie will man das in einer marktbasierten Gesellschaft bewerkstelligen? Also ich finde, da muss man aufpassen, dass das, was uns wirklich in vielerlei Beziehungen hoch und heilig sein sollte, nicht zur Kleinkrämerei verkommen lässt. Also es gab mal eine Satellitenrechnung des Statistischen Bundesamtes, wo man versucht hat, sowas auch mal irgendwie zu ermitteln und wie viel und was wird da geleistet. Das war eine mehr oder weniger interessante Rechnung, aber irgendwas muss ich da zugrunde legen. Was haben sie zugrunde gelegt? Sie haben irgendeinen Tarif oder irgendein ermitteltes, weiß nicht, wo sie das her hatten, für Hauswirtschafterin zugrunde gelegt. Soll ich jetzt in Zukunft hingehen, wenn meine Frau nicht arbeitet oder einen großen Teil der Erwerbstätigkeit zu Hause verrichtet, soll ich jetzt hingehen und sagen, naja, eigentlich müsste ich ja nach der Logik entlohnen wie eine Hauswirtschafterin. Was für eine Demütigung ist denn das? Also ich glaube, an der Stelle kommen wir nicht weiter, dass wir in dem System, ohne irgendwas zu ändern und unter sonst gleichen Bedingungen jetzt anfangen, ehrenamtliche Arbeit zu entlohnen. Zumal, das finde ich auch interessant, weil ich mich da auch mal auch in der Arbeit mal mit beschäftigt habe, ehrenamtliche Arbeit nach all denen, die da Ehrenamt intensiv beforschen, zu einem ganz großen Teil außerhalb der Familie, gerade von denen gemacht wird, die auch ganz viel Erwerbsarbeit verrichten. Das ist ja irgendwie auf den ersten Blick ein Widerspruch. Man denkt, wie kommt denn sowas zustande? Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Will ich mir jetzt auch gar nicht weiter jetzt über bedingungsloses Grundeinkommen oder sonst was streiten. Aber ich glaube, dass vieles von dem, was die Menschen bisher an Erwerbsarbeit kennengelernt haben, sie auch befähigt über die Arbeit hinaus. Oder für sie Anlass gibt, noch nicht mal befähigt, aber sicherlich Anlass gibt, sich über die Arbeit hinaus auch in ganz vielen ehrenamtlichen Zusammenhängen halt zu bewegen. Und das das alles mit Entlohnung zu belegen, das wird mir ehrlich gesagt zu kleinkrämerisch, zumal, das kennen wir aus den USA, ehrenamtliche Tätigkeit ja auch in einer ganz gewissen Schicht der Gesellschaft, dort kennt man es schon seit vielen Jahrzehnten, sehr stark ausgeprägt ist. Und viele andere Gesellschaftsschichten, wo der soziale Zusammenhalt gar nicht mehr wirklich funktioniert und die zusammengebrochen sind, die können sich selber mit ehrenamtlicher Arbeit nicht im Ansatz irgendwo, in ihren täglichen Nöten halt auch helfen. Da muss man immer fragen, welche gesellschaftliche Schicht spreche ich damit an und welche stärke ich damit, wenn ich ihnen die Befähigkeit zur Ehrenamtlichkeit gebe und welche sind da von vornherein sozusagen sehr weitgehend aus dem Fokus raus. Also das ist mir nochmal wichtig, das nochmal hinterherzuschieben. Aber wie gesagt, die Frage Entfremdung der Arbeit und diese Widersprüchlichkeit, dadurch, dass ich es auch selber erlebt habe, die will ich überhaupt nicht kleinreden und da müssen wir ran. Da sind wir auch als Gewerkschaften gefordert, überhaupt gar keine Frage. Und da ist vieles zu kurz gekommen. Nur, dass man dieses Selbstverständnis darüber nun ganz maßgeblich über eine Diskussion zu bedingungsloses Grundeinkommen befördern kann, da habe ich halt zumindest mal in der Breite der Menschen in diesem Land, da habe ich meine Skepsis. Das war mir noch wichtig, das noch hinterher zu schieben. Gut, dann mache ich ein neues Fass auf. Das ist trotzdem für Sie die, weil Sie haben vorhin einen Vortrag gehalten über diesen Marshallplan für Europa. Also wir sprechen die ganze Zeit von Jung- und Arbeitslosigkeit. Eine der Möglichkeiten, die man hat natürlich, Leute an eine Arbeit zu bringen, ist halt, dass man massiv investiert. Interessanterweise haben wir einen Marshallplan für Europa im Programm der Piratenpartei für die Bundestagswahl und interessanterweise haben Sie sowas auch, wobei Sie kandidieren nicht. Können Sie bitte, Sie haben kurz einen Vortrag gehalten, wir hatten aber nicht ganz die gleiche Öffentlichkeit, können Sie kurz erläutern, worum es geht bei Ihrem Konzept? Zwei Punkte, denke ich, müssten erwähnt werden. Und zwar, wie sind die kurzfristigen Konsequenzen für den Arbeitsmarkt bei Ihrem Modell? Was sind die erwartenden Benefits? Weil ich weiß, dass Sie eine kurzfristige und langfristige Auswirkung erwarten. Und natürlich die Frage, die immer kommt, wie finanzieren Sie das? Also der Marshallplan investiert oder sieht vor, in neuen Feldern zu investieren, davon an, was das Kurzfristige angeht. Da geht es weniger jetzt unmittelbar um jetzt groß, da geht es jetzt wirklich darum, das gröbste Elend auch mal zu verhindern, indem wir sagen, da muss jetzt auch mal ganz viel Geld oder eine ordentliche Stange Geld in die Hand genommen werden, um in Ländern wie Spanien die Obdachlosigkeitssituation, die Zwangsräumung, die dort viele Familien jeden Tag erleben, lass die Tage irgendwo, das sind irgendwie 500 Zwangsräumungen irgendwie am Tag oder im Monat, ist auch schon viel zu viel, die da in Spanien jeden Tag vonstatten gehen. Für solche Sachen, die ganz, ganz vordringlich sind, dafür eine Stange Geld in die Hand zu nehmen und das abzustellen. So, und dann sollen Jahr für Jahr sollen Investitionsvolumen generiert werden von bis zu ca. 240, 250 Milliarden Euro. Dass da zu einem übergroßen Teil auch in die Bekämpfung des Klimawandels gehen soll. Nicht nur in der Investition in Industriegüterbereich. Also es geht jetzt nicht darum, wie das neulich mal ein Kollege von ATTAC unterstellt hat, jetzt nur die deutsche Industrieproduktion zu stützen, sondern das muss auch ganz viel in Bildung, in Ausbildung reingesteckt werden, in Befähigung, also in das, was man für qualitatives Wachstum braucht, ohne auch unbedingt oder zwangsläufig nur Ressourcen, materielle Ressourcen zu verbrauchen. Es soll in die Wasserwirtschaft investiert werden, sollen altersgerechten Umbau saniert investiert werden und zu einem sehr großen Teil auch nochmal investiert werden in Bildung, in Bildungsbereiche, Kita-Betreuung. Das Thema haben wir ja zurzeit gerade anstehen. Allerdings weniger, um jetzt hier alle traditionellen Staatsaufgaben zu übernehmen. In dem Bereich müsste dann in der Tat, muss einer Kommune auch Geld an die Hand gegeben werden, wenn sie jetzt beispielsweise eine neue Kindertagesstätte errichten muss, weil sie da jetzt auch einer gesetzlichen Verpflichtung drin steht. Es soll aber in dem Bereich nicht darum gehen, das Personal zu finanzieren, weil dieser Marshallplan hat nicht den Anspruch, alle klassischen Kernaufgaben des Staates jetzt zu übernehmen, sondern es geht darum, zusätzliche Investitionsvolumen an den dringendsten Bedarfen jetzt schnellstmöglich finanzierbar zu machen. Ohne dass wir uns den Vorwurf aussetzen müssen, das würde nun alles gegen die Schuldenbremse, gegen das Kreditverbot im Grundgesetz und im Fiskalpakt verstoßen. Weil ansonsten könnte man sich auch noch andere Sachen über eine andere Finanzierung durchaus vorstellen. Sondern das war einer der Ansprüche, dass wir sagen, wie können wir sowas auch in Zeiten von Kreditverbot zeigen, wie man staatliche Investitionen trotzdem zusätzlich generieren kann. Damit komme ich auf die Finanzierungsseite. Finanziert werden soll das Ganze durch eine einmalige Vermögensabgabe, die in den Grundstock des Fonds eingeht. Und um diesen Markt, auch einigermaßen am Markt als eine sichere Anlage darzustellen, dann soll dieser Fonds Kapitalmarktanleihen emittieren, die dann halt ganz stark besichert sind und entsprechend dann auch mit niedrigen Zinsen verzinst werden müssen. Habe ich jetzt die wesentlichen Punkte drin. Genau, und die Zinseinnahmen, und die Zinsen, die diese für diese Anleihen begeben werden, für diese Anleihen bezahlt werden müssen, sollen sich finanzieren aus der Finanztransaktionssteuer. Das ist das jetzt mal im Schweinsgalopp dargestellt. Ich weiß jetzt, bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt in der kürzester Zeit wirklich die allerwichtigsten Punkte alle angesprochen habe. Dann frage ich eins gezielt ab, weil das habe ich zumindest nicht rausgehört. Ich habe explizit gefragt, ob auf unserem Thema Jugendarbeitslosigkeit bezogen. Sie haben zwar von Bildung gesprochen, aber haben Sie, also ich weiß, dass Sie Zahlen, also Sie wirklich, Sie haben Zahlen geliefert, wie viel Geld nötig ist. Haben Sie auch Zahlen oder projizierte Zahlen zu den Auswirkungen wirklich, ich meine, für unsere jetzige Notsituation? Wir sprechen von bis zu 70% Arbeitslosen in manchen Zonen. Ja. Gibt es da Projektionen, gibt es da Hoffnung sozusagen? Wenn man das dieses Programm ist über 10 Jahre angelegt, also das geht dann mit 260 Milliarden Investitionsvolumen jährlich und soll dann bis zu 11 Millionen vollwertige Vollzeitstellen halt schaffen. Das wäre eine ganze Menge angesichts dessen, dass wir, wie war die Zahl für die Gesamt-EU, 27 Millionen Arbeitslose haben, 26, 27 Millionen sowas in der Gegend. Das wäre dann, also das wäre schon ein ganz ordentlicher Batzen und da würde dann natürlich zwangsläufig das auch positive Auswirkungen auf die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit haben. Ja, also im Konzept, da ist, wenn man da reinschaut, da ist auch eine so eine, ich sag mal so ein, die Dreifaltigkeit immer erwähnt. Man muss halt investieren, wenn man gegen Arbeitslosigkeit vorgehen möchte, musste mich jetzt gerade mal sammeln, verzeiht, dann muss man immer drei Dinge bedachten. Das eine ist Bildung, ist ganz, ganz wichtig. Das zweite ist Infrastruktur. Ja, da zählt, ich kann keine, sag ich mal, Firmen bauen, wenn ich keine Straßen habe, ja. Und in der heutigen Welt, da muss ich natürlich, die heutigen Straßen sind Breitbandanschlüsse, ne? Die dritte Sache, die natürlich ist, ist die Wirtschaft allgemein. Wenn niemand hingeht und bei mir eine Firma baut, ne, dann habe ich natürlich da auch ein Problem. Ja, da muss ich mich also auch um die Wirtschaft kümmern. In diesem Zusammenhang jetzt mal einfach an alle Teilnehmer die Frage. Ich wollte mich jetzt mal auf den Punkt Bildung gehen. Das gibt das duale Bildungssystem. Ja, das eben kurz erklären wollte. So, eine Verzeihung. Ja, als duales Bildungsberufsausbildungssystem bezeichnet man die parallele Ausbildung in Betrieb und Berufsakademie bzw. Berufsschule. Das System ist besonders im deutschsprachigen Raum verbreitet. Aktuell entwickelt sich das Konzept, vor allem durch die ehemalige Bildungsministerin Schawan, vorangetrieben zum Exportschlager. Wie stehen Sie zum dualen Bildungssystem? Welche Vor- und Nachteile sehen Sie? Wird es helfen, die hohe Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen? Ja, an die Diskutanten. Was waren Sie? Ich gehe einfach hier. Das haben Sie zwar sehr viel gehabt jetzt, aber. Naja, das duale Bildungssystem, wie wir das in Deutschland kennen, setzt, hat natürlich eine ganze Menge institutioneller Rahmenbedingungen zur Voraussetzung. Die man berücksichtigen muss, wenn man das glaubt, nun als Exportschlager anderen europäischen Ländern verkaufen zu können. Und dann ist die Frage, da muss man erstmal klären, ist da alles schlecht in diesen Ländern ein Bildungssystem? Ich glaube, da würde ich mal vorsichtig sein und sagen, nein, das ist nicht unbedingt schlecht. Aber Vorteile des dualen Ausbildung sind sicherlich die, wie ich sie vorhin auch schon mal angedeutet habe, dass sie Jugendlichen immer auch schon die Möglichkeit geben, während ihrer Ausbildung praktische Einblicke zu bekommen, dass sie mit Berufserfahrenen ständig zusammen sind, nicht nur in der Übung, sondern auch in der Ausübung von Tätigkeiten. Also ich glaube, Ich glaube, dass es aus rein pädagogischer Sicht, wie ich mir Fähigkeiten aneigne, eben vieles, alleine deshalb schon sehr vieles dafür spricht. Wir erleben aber als Gewerkschaften auch schon immer, seit es dieses System gibt, dass es da eine Menge Auseinandersetzungen gibt, die halt auch die Beteiligung der Gewerkschaften auch immer wieder notwendig machen und notwendig erscheinen lassen. Mit Unternehmen haben grundsätzlich, das ist auch verständlich aus einer einzelwirtschaftlichen Perspektive, immer das Interesse, möglichst auf dieses eine Feld, auf dem sich das Unternehmen bezieht, orientiert, die Ausbildung zu fokussieren. Und alles, was da nicht mit hineinpasst oder auf den ersten Blick nicht mit hineinpasst, hat das Unternehmen relativ wenig Interesse, auch Gegenstand der Ausbildung werden zu lassen. Und mit Blick auf eine Durchlässigkeit des Bildungssystems und dass die wenigsten Menschen bis zur Rente auch immer in dem irgendwann mal erlernten Beruf arbeiten, ist es natürlich auch wichtig, diese Berufe auch über diesen unmittelbaren Fokus hinaus auch offen zu halten, damit man dann später eine Weiterqualifizierung zum Meister, zum Techniker, zum Ingenieur, wenn ich jetzt mal von einem technischen Beruf ausgehe, sich dann auch weiterentwickeln kann. Und daneben auch in sozialwissenschaftliche Bereiche. Also ich komme ja selber aus der Technik und hatte dann ja irgendwann mal die Gelegenheit, ja auch mich mal im sozialwissenschaftlichen Bereich zu bewegen. Also da müssen ganz viele Anschlussmöglichkeiten geschaffen sein. Und das muss institutionell abgesichert sein. So, und da haben wir oft in ganz vielen, über einzelne Berufe haben wir die Auseinandersetzung in den Kammern, was gehört ins Berufsbild mit hinein, was gehört nicht mit hinein. So, und das ist natürlich ein langer Weg, der dahin kommt, mit dem wir dahin gekommen sind. Und das ist nichts, was man so ohne weiteres auf andere Länder erstmal so übertragen kann, weil dort die institutionellen Rahmenbedingungen dann ja auch erstmal so geschaffen werden müssen. Da ist die Frage, können die dort überhaupt so geschaffen werden? Das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber das ist nichts, was ich wie ein deutsches Auto mal so eben auf den Laster packe und auf die andere Seite der Grenze fahre. Vielen Dank. Es ist schön, dass alle so aufmerksam zuhören. Aufgrund der sommerlichen Temperatur, der Inhaltsdichte der letzten Stunden inzwischen, würde ich mal vorschlagen, wir bringen diese sehr interessante Runde zu einem schönen Abschluss. Und dafür würde ich gerne das Wort an Cornelia reichen. So, okay. Danke. Ich fand das jetzt auch alles sehr interessant. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Es ist ein sehr wichtiges Thema für unsere Zukunft hier in Europa, für Europa selber. Ich möchte noch eins anmerken, und zwar, wir reden hier zwar viel von wichtigen Punkten wie duale Bildungssysteme, wie Investitionen in Bildung und Infrastruktur, wie möglicherweise neue gesellschaftlichen Formen der Inklusion durch das BGE ermöglicht werden oder die Menschen auch auf eine Art befreit werden, eben selbst zu entscheiden, wie sie leben wollen. Wir haben aber auch ein Problem jetzt außer Acht gelassen, nämlich das, was der Arbeitsmarkt momentan uns vorgibt. Und hier möchte ich nochmal ganz kurz zurückführen, auch darauf, dass wir uns auch ganz klar für eine stärkere Regulierung des Arbeitsmarktes aussprechen müssen und mit ihm auch eine Regulierung der Finanzmärkte. Wir haben ja im Panel vorher da auch ganz viel gehört. Es geht hier nämlich auch um die Gewinnerwartungen, die Unternehmen letztendlich diktieren, solche befristeten Beschäftigungsverhältnisse einzuführen, die Unternehmen dazu bringen, eben gewisse sinnvolle Maßnahmen wie Leiharbeiterregelungen, die Produktionsschwankungen ja ausgleichen sollen, zu missbrauchen und hier die Ausnahme zur Regel zu machen, um Praktika zu missbrauchen, um letztendlich immer mehr Gewinn zu machen. Und hier muss auch ein Umdenken erfolgen, hier muss auch politisch eine Vorbildfunktion erfolgen. Die aktuelle Politik zeigt nicht, wie man mit der Krise umgehen sollte auf einer menschlich-gesellschaftlichen Ebene. Hier wird zwar viel diskutiert und gemacht und getan, aber letztendlich die Lösungen sind meistens Austeritätspolitik, Kürzungen und gerade in den Bereichen, wo es um unsere Zukunft unserer Gesellschaft geht. Und hier ist es wichtig, dass Politiker eine Vorbildfunktion übernehmen und auch ein gewisses Menschenbild als Leitbild voraustragen. Wenn man in Spanien sieht, dass es gab dann den Skandal einer konservativen Politikerin, die laut geklatscht hat, als Arbeitsmarktreformen zu Ungunsten der Arbeit beziehungsweise Arbeitslose stärker sanktioniert werden sollten. Die hat da laut geklatscht und gesagt, yeah, fuck them, also auf Spanisch, ne? Und das hat einen Riesenskandal ausgelöst. Sie hat sich dann rausgeredet. Nein, das war so nicht gemeint. Aber letztendlich ist es ja das, was wir tun. Sondern was auch die politische Klasse damit macht, wenn sie sagt, Menschen, die durch dieses soziale Netz fallen, die jetzt aktuell keine Arbeit finden, dann auch noch als Schmarotzer dieses Systems indirekt zu bezeichnen, was ursprünglich mal eine Form der Adelskritik war und meiner Meinung nach an dieser Stelle überhaupt nichts zu suchen hat. Und ich denke, dass wir hier als Politiker und gerade das möchte ich auch an uns selber jetzt als Partei richten, dass wir hier gerade dieses neue Menschenbild auch vorantragen, weil es ist wichtig, als Vorbild zu dienen. Und das sollten wir nicht außer Acht lassen. Ja, vielen Dank, Cornelia. So, da möchte ich mich jetzt mal zum Schluss nochmal bei allen Diskutanten hier auf der Bühne bedanken. beim Herrn Dede vom DGB, beim Herrn Liebermann von Freiheit statt Vollbeschäftigung. Dann einen kurzen Ausblick auf das weitere Programm. Wir werden nach einer kurzen Pause uns gleich hier zum Podiumsdiskussion das EU-Sixpack der Piratenpartei wieder treffen. Sehr spannende Sache. Nico Kern wird euch durch diese Veranstaltung führen. Dann im Nebenraum wird es einen Vortrag vom Herrn Liebermann geben zur sozialen Auswirkung der Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Im Anschluss daran wird es dann noch eine deftige Debatte zum Thema Vollbeschäftigung geben, auf vielfachen Wunsch. Und auch ein kleiner Kurzbeitrag vom Arne. Und ja, dementsprechend, Jill hat auch noch was? Genau, ich wollte mich ebenfalls bei dir bedanken, auch bei Thomas, und darauf hinweisen, dass eben halt EU-Sixpack kommt, danach Party und kurze Interlude zwischen Party und beziehungsweise Vortrag, Slot und Party, die unsere Cornelia will eine Rede halten, kurz vor der Party, also als zum Einsteigen quasi, wie sie sich verstand. Wow. So in der Länge. Ja, nochmal danke an alle. Ja, vielen Dank auch an die Zuschauer hier im Saal. Ja, bis zum nächsten Mal in diesem Programm. Ja? Wir sind die Piratenpartei und wir wollen Deutschland ändern. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.